Herzlich willkommen zu Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Omega Tau ist zu Hause unter omegataupodcast.net. Dort finden sich auch alle anderen Episoden und diverse Wege, uns zu erreichen. Hallihallo, herzlich willkommen zur Episode Nummer 90 von Omega Tau. Bald haben wir die 100, können wir Geburtstag feiern. In dieser Episode geht es um unseren Besuch im Rahmen der Omega Tour Pod letzten Herbst. Im November war das, glaube ich, im Bergwerk West. Wir haben uns dort mit Ingo Junga getroffen. Der ist dort Bergmann und Öffentlichkeitsmensch. Und wir haben erstmal eine Besuchsgruppenfahrt gemacht, sind also sprich da unten im Bergwerk eine Runde gefahren, sind ein bisschen rumgelaufen, haben uns diverse Geschichten angeguckt und haben dann im Nachhinein ein Gespräch bei Herrn Junga im Büro aufgenommen. Problem ist natürlich, dass man da unten aus Feuer- und Explosionsschutzgründen keine elektrischen Geräte oder Aufnahmegeräte so mitnehmen kann. Deshalb mussten wir das mehr oder weniger leider im Nachhinein machen. War aber eine spannende Sache und Episode gibt, glaube ich, einen ganz guten Überblick über Kohlebergbau. Ist ja in Deutschland eine sterbende Geschichte, weltweit natürlich nicht. Und wie üblich geht es damit los, dass sich unser Gastgeber vorstellt. Ja, ich bin Ingo Junga, bin Leiter Kommunikation hier auf dem Bergwerk West. Bergwerk West der RAG, Deutschen Steinkohle AG in Kamp-Lintfort. Bin zuständig für die interne und externe Kommunikation. Unter anderem auch für Besuchergruppenfahrten. Was wir heute schon eine gemacht haben. Richtig. Und Sie sind waren Bergmann, Kumpel und machen jetzt die neue Aufgabe oder wie ist Ihr Hintergrund? Ja, ich habe einen bergmännischen Beruf erlernt, 3 Jahre, habe dann als Hauer gearbeitet, habe dann die Steigerschule, ist eine interne Weiterbildung für den deutschen Steinkohlenbergbau, ein Steiger. Patent gibt es dann als Techniker. Dann habe ich verschiedene technische Berufe gemacht, also war Schichtsteiger, Reviersteiger. Bin dann umgesattelt und habe im Rahmen der RAG den Personal- und Organisationsentwickler und seit 3 Jahren mache ich halt die Tätigkeiten hier als Leiter Kommunikation auf dem Bergwerk West. Bergwerk West klingt so, wenn es noch eins im Osten auch gäbe. Wie viele Bergwerke sind noch von der RAG hier im Einsatz? Noch im Einsatz sind das Bergwerk West, wirklich das westliche. Im Süden haben wir noch das Bergwerk Saar im Saarland, das aber im Jahr 2012 die Förderung einstellen wird. Wir hier auf West sind vorgesehen, die Förderung zum Jahreswechsel 2012-2013 zu vollziehen. In der Mitte des Ruhrgebiets haben wir noch Prosper, das Bergwerk Prosper und das Bergwerk AV. Und ziemlich weit im Norden in Büren haben wir noch das Bergwerk in Büren. Und dazu muss man sagen, da wird überall Steinkohle abgebaut, weil Braunkohle über Tage abgebaut wird. Richtig, wir bauen hier die deutsche RAG, Deutsche Steinkohle AG, baut Steinkohle ab. Und das wissen die Hörer ja mit Sicherheit, man kennt ja die Diskussion um Subventionen und wie lange man das Ganze noch machen will in Deutschland und das Ganze wird eben dann mittelfristig eingestellt. Wir haben einen politischen Auftrag zur Energiesicherheit Deutschland, die deutsche Steinkohle zu fördern und es ist beschlossen worden im Bundestag, diese Förderung im Jahr 2018 sozialverträglich auslaufen zu lassen. Das heißt, bis Ende 2018 werden wir unsere Steinkohle stilllegen und die Mitarbeiter sozialverträglich abbauen. Und Deutschland ist ja auch, weiß nicht, ob Deutschland Technologieführer ist, aber durchaus ein nennenswerter Lieferant für Bergbautechnologie. Ist das mit ein Grund, warum überhaupt noch bis 2018 weiter Kohle abbaut oder ist das eine rein Energiesicherheitsfrage? Also ich meine, das wird jetzt schnell politisch, wollen wir vielleicht auch nicht zu viel drüber reden, aber Also früher war es immer schon ein Aspekt. Wir haben im Zuge des deutschen Steinkohlenbergbaus sehr viele Technik hier entwickelt in Deutschland. Nicht die RAG selber, sondern diverse Firmen wie Westfalia, Halbach Braun und so weiter. Im Zuge der Verkleinerung des Steinkohlenbergwerks haben diese Firmen sich zusammengeschlossen, unter anderem nachher auch unter der RAG, unter dann als Deutsche Bergbautechnik, DBT, Und diese ist dann aufgekauft worden von Bezairus und Bezairus letztendlich von Caterpillar. Caterpillar ist ein weltweites Unternehmen und hat letztendlich die alte deutsche Bergbautechnik übernommen, weil sie federführend ist im Longwall Mining, also Langfrontstrebbau, federführend hier. Und das haben die jetzt auch in ihrem Repertoire. Ich selber, Caterpillar, war ansonsten von Rohm und Piller, das heißt Kammerpfeilerbau. Und so kann die weltweit querbeet alles, was Bergbauequipment angeht, anbieten. Gut, vielleicht sprechen wir mal kurz so über die geologischen Grundlagen. Wieso gibt es hier überhaupt Steinkohle? In welchen Tiefen gibt es Steinkohle? Wie ist sie da hingekommen? Wir begeben uns Millionen Jahre in die Vergangenheit. Hier in Kamp Lindfort war Wald. Dieser Wald ist letztendlich dann irgendwann mal überflutet worden, wieder Wald. Dann wieder überflutet worden. In dem Meer, was dann hier war, ist dann Sande und so weiter sedimentiert. Es baute sich eine regelrechte Schicht auf. Dann kamen wieder nächste Wälder, Fauna und so weiter. So, und das ging dann über Jahrmillionen so. Und letztendlich entstand dadurch von oben immer mehr drauf, von unten die Erdwärme und es kam immer mehr Druck und Wärme. Und so entstand ganz langsam eine Inkohlung, das heißt aus den pflanzlichen Stoffen wurde Kohle. Und wenn man das nachvollzieht im Jahr der Millionen, wenn man von oben dann runter guckt, jetzt 140 Millionen Jahre alt, ist ungefähr die Braunkohle. Da kann man also auch noch regelrecht alte Bäume und Äste drin erkennen. Und wenn man dann nochmal 100 Millionen Jahre, 130 Millionen Jahre wartet, kann man es dann nicht mehr daraus erkennen. Dann haben wir die Steinkohle. Und auch die Steinkohle gibt es verschiedene Qualitätsarten von Gas-Flammkohle bis Fettkohle. Und das tiefste Flötz, was man so kriegt, ist Anthrazitkohle. Anthrazitkohle ist das meist inkohlte Flötz. Oder die Flötzqualität, die wir hier so haben im Ruhrgebiet. Und was wird hier jetzt im Bergwerk West abgebaut? Was für eine Art von Kohle, was für ein Qualitätslevel haben wir da? Bei uns fördern wir zwei Qualitäten, und zwar die Fettkohle und die Esskohle. Okay. Woher, ich meine, das Bergwerk gibt es ja schon seit wie vielen Jahren? 100 Jahren. 100 Jahren, okay. Das heißt, irgendwann mal muss man ja auf die Idee gekommen sein, hier ein Bergwerk zu bauen. Das heißt, hat man da Probebohrungen gemacht oder woher weiß man überhaupt, wo es dann potenziell hunderte Meter unter der Erdoberfläche Kohle geben könnte? Im südlichen Ruhrgebiet tritt die Kohle und die kohleführenden Schichten bis nach über Tage aus. Und diese ist der Bergmann vor vorigen Jahrhundert und noch mal 100 Jahre vorher gefolgt. Kam dann zu gewissen Schwierigkeiten, das heißt, irgendwann kam man an die Wasser dran und da war der Bergbau erstmal dort beendet, weil es damals noch keine Technik gab, Wasser zu fördern, um das Ganze trocken zu legen. Erst Mitte vorigen Jahrhunderts mit Dampfmaschinen und so weiter konnte man in tieferen Regionen und dann merkte man, dass das gesamte Steinkohlengebirge Richtung Norden einfällt. Das heißt, was hier in südlichem Essen über Tage austritt, ist im Bereich der Nordsee ungefähr 5 Kilometer tief. Man folgte natürlich die Lagerstätte und bemerkte dann allerdings, dass ein Deckgebirge überhalb des Steinkohlengebirges ist, was aus Sanden und auch Wasser besteht. Dort kam man auch erstmal nicht durch wegen Wasserschwierigkeiten. Aber ab 1870, 80 war auch das beherrschbar und die ersten Schächte konnten durch das Deckgebirge durchstoßen werden und im Steinkohlengebirge rein. Und damit war eigentlich der klassische Bergbau, wie man heute kennt, geboren. Vielleicht sollten wir, bevor wir dann über die einzelnen Themen im Detail reden, kurz einen Überblick über den Bergbau, wie wir ihn heute kennen, geben. Also Schacht, Förderung und so weiter. Einfach so 3 Minuten, grob Überblick, dann können wir auf die einzelnen Themen später eingehen. Macht das Sinn? Ich kann es versuchen. Ja. Also grundsätzlich, ein Bergwerk braucht 2 Schächte. Einmal für Seilfahrt, also für, dass die Mannschaften runter und wieder hochkommen. Dass Material runter und hoch kommt und auch Luft. Wir Bergleute nennen die Luft Wetter. Also wir brauchen einen Schacht, wo die Wetter einziehen und einen Schacht, wo der Wetter ausziehen, damit wir auch ungenügend Luft bzw. Wetter zum Atmen haben. Wenn die Schächte abgeteuft sind, werden die miteinander verbunden. Und im Zuge des Abteufens wird man auch schon die ersten Steinkohlenflötze durchörtert haben. Es werden Strecken in den Flötzen durchgeführt, Streckenvortriebe, gucken, wie sieht die Lagerstätte aus. Es werden auch Quer- und Richtschläge aufgefahren. Das sind Strecken, die rein im Gestein aufgefahren werden. Und so werden letztendlich die Bauabteilungen, also da, wo wir unsere Kohle rausholen, werden dann zugeschnitten. Im Zuge dessen wird auch Kohle abgebaut und im Zuge der Zeit, die Flötze liegen alle übereinander, die abbaubar sind und wird praktisch im Prinzip von oben bis unten abgebaut. Das heißt, das Bergwerk entwickelt sich in die Tiefe und auch in der Breite rein, so weit wie es geht, beziehungsweise bis das Nachbarbergwerk anfängt. Okay. Und welche Tiefen haben wir hier so? Die Schächte sind alle um die 1000 Meter tief hier in Kampelinfort. Das geht dann aber hoch, zum Beispiel Ibüren ist bis auf fast 1700 Meter Teufelsschacht, ist also alles möglich. Aber ab da fängt es dann langsam an, aufgrund der heutigen Technik und Kostensituation. Man könnte zwar da noch tiefer Bergbau betreiben, aber wirtschaftlich wäre es aus heutiger Sicht nicht. Was ist da der begrenzende Faktor? Ist dann der Transport über den Schacht dauert zu lang? Oder meine, ob ich da jetzt eine Minute runterfahre, da eine Minute 30, scheint mir jetzt relativ egal. Also was ist da der begrenzende Faktor? Nein, wenn wir, je tiefer wir kommen, umso mehr Drücke müssen wir dort erwarten. Die Störungshäufigkeit wird größer, also die Lagerstätte wird schwieriger und auch schwieriger bergmännisch zu beherrschen. Und letztendlich auch aufgrund der geothermischen Tiefenstufe, je tiefer man kommt, umso heißer wird es auch. Und das muss auch klimatisch ja so weit runter gehebelt werden, dass wir Bergleute dort arbeiten können. Und auch das wäre immer intensiver, die Kühlanlagen, die wir da einbauen müssten, um überhaupt arbeiten zu können. Wird dann auf anderen Kontinenten, an anderen Ecken der Welt tiefer abgebaut oder ist das auch so ganz allgemein so die Grenze, so roundabout 1500 Meter? Also Bergbau, Steinkohlenbergbau, 1000, 1200 Meter Teufe ist in Europa gang und gäbe. In Amerika sind sie nicht so tief. Es gibt tiefere Bergwerke, ich beziehe mich jetzt mal da auf Südafrika. Dort haben wir aber andere geothermische Tiefenstufe, wollen wir hier in Mitteleuropa so alle 33 Meter Teufe, ein Grad zunehmend. Da sind wir da bei 100 Meter, ein Grad. Ansonsten wäre der Goldbergbau in Südafrika überhaupt nicht möglich, weil die sind in der Tiefe von ungefähr 3 Kilometer zum Teil. Okay. Wo wir gerade schon über wirtschaftlich lohnenswert reden, wie viel Kohle wird hier jetzt im Bergwerk pro Tag oder pro Woche oder was auch immer von der Maßeinheit gefördert? Wir haben einen Plan, wie wir zu fördern haben und der besagt 3 Millionen Tonnen verwertbare Steinkohlenförderung pro Jahr. Dementsprechend haben wir ein Budget und richten alles andere darauf aus nach Personal und Kosten. Also sprich, das Bergwerk könnte mehr fördern, wenn man denn wollte. Man bräuchte halt mehr Leute und vielleicht mehrere parallele Flöze oder was ist der begrenzende Faktor? Kohle wird in einem Streb abgebaut. Wir haben 3 bis 4 laufende Strebe. Da holen wir unsere gesamte Förderung raus. Sprich, wir hoffen im Jahr 2011 3 Millionen Tonnen zu fördern. Wir haben natürlich natürliche Flaschenhälse, das ist der Schacht. Es gibt eine gewisse Schachtkapazität und mehr geht halt nicht hoch und runter. Und sind es gerade diese 3 Millionen Tonnen ungefähr? Es ist eine gewisse Reserve, weil die 3 Millionen Tonnen ist verwertbar. Wir fördern ja nicht nur verwertbare Kohle, sondern auch Berge, die wir zwangsläufig mitfördern müssen. Und das wird auch noch alles mitgehoben. Also getrennt wird erst über Tage? Ja, getrennt wird über Tage und auch es wird getrennt, wird die Kohle hochgeschickt. Ich hatte vorhin ja schon gesagt, wir haben Fettkohle und wir haben Esskohle und das wird auch getrennt hoch und getrennt aufbereitet. Weil die auch aus verschiedenen Streben kommen dann? Die kommen auch aus verschiedenen Streben, ja. Okay, also wird nicht unter Tage Kohlebrocken links, Kohlebrocken rechts. Nein. Genau, okay. Alles kommt zusammen in einem Förderstrom hoch und wird über Tage getrennt. Mhm. Und dann so aufbereitet in der Aufbereitung, wie der Kunde es haben möchte. Okay. sollten wir vielleicht mal über den Abbau an sich reden. Wir haben ja schon gesagt, die Kohle, oder vielleicht sollten wir das nochmal besprechen, wie die Kohle vorkommt, ob die da, also in welcher Form geometrisch die da angeordnet ist. Die Kohle ist in Flötzen abgelagert. Ich hatte vorhin schon gesagt, es war mal ursprünglich Wald und dann kam wieder Wasser darüber, ist sedimentiert und das letztendlich gibt es ein Flötzpaket, das ist ein Steinkohlengebirge, wo verschiedene Flötze drin sind. Sind über 100 Flötze, aber sind nicht alle abbaubar, weil manche nur ein paar Zentimeter mächtig sind. Ein paar sind, sagen wir, 2,50 Meter, 3, 4 Meter mächtig. Aufgrund der Technik, die wir hier einsetzen, so ab 70 Zentimeter Kohlenmächtigkeit ist es gewinnbar, technisch gewinnbar aus heutiger Sicht. Und das bauen wir dann ab in Flötzen. Also die Flötze bauen wir ab in Streben und machen dort Langfrontstrebbau. Also zwei parallele Strecken werden aufgefahren im Abstand zwischen 350 und 450 Meter. Wird bis zur Feldesgrenze werden die zwei Strecken vorgetrieben, parallel. Am Ende werden sie rein im Flötz verbunden. Dann wird der Streb eingerichtet, beginnt aus der Gewinnungsmaschine, ob das jetzt ein Hobel ist oder eine Strebenwalze, den Panzer, um das praktisch die Kohle aus dem Streb raus zu transportieren. Und dahinter kommen die Schilde als Absicherung für den gesamten Strebbereich und auch dort befinden sich ja die Mitarbeiter. Und dann wird der gesamte Streb bewegt sich dann Richtung Anfang der Strecken. Das müssen wir jetzt, glaube ich, nochmal ein bisschen genauer beschreiben, dass unsere Hörer das verstehen. Wir waren jetzt ja gerade unten und wir können uns das jetzt, glaube ich, ganz gut vorstellen, aber ich glaube nicht, dass das die Hörer auch alle können. Also, wenn wir uns mal kurz ein Koordinatensystem vorstellen, x, y, z-Achse, ja, dann nehmen wir jetzt mal an, der Flöz liegt quasi in der XZ-Ebene, also quasi auf dem Tisch. Ja? Ja. Wo wird jetzt der Streb reingetrieben? Der würde quasi anhand der Z-Achse und dann bewegt man sich in Richtung der X-Achse vor, also quasi quer. Ich versuche das ein bisschen zu visualisieren, dass der Streb quasi in die Flötz-Ebene reinfährt und den Flötz von der Seite abbaut. Kann man das so sagen? Ich tue mir ein bisschen schwer. Es werden Strecken gefahren, erstmal im Söhlingen Bereich hauptsächlich. Es wird gebohrt und dann weiß man, wo das Flötz liegt. Das Flötz ist nicht gerade, sondern es ist in welliger Form, leicht einfallend, mal ansteigend, abgelagert. Und die Strecken, die Abbaustrecken, die dann aufgefahren werden müssen, folgen dem Flötzverlauf. Geht das Flötz 10 Grad hoch, geht es auch 10 Grad hoch und so weiter. Das geht dann so weit, die Strecken werden so weit vorangetrieben, bis letztendlich eine Störung auftritt, so da, wo wir technisch nicht mehr durchkommen. Das ist also dann abbaubegrenzend, da wird die Strecke dann aufgehört, die Parallelstrecke auch bis da rangefahren, parallel 350 bis 450 Meter dazwischen. Wozu brauche ich diese Parallelstrecke? Weil der Streb immer grundsätzlich zwei Strecken braucht und der Streb ist ja das Mittelteil. Die zwei Strecken laufen parallel und genau zwischen den beiden Strecken ist der Streb und genau dazwischen wird die Kohle abgebaut, gänzlich komplett. Okay. Und der Abbau an sich, da gibt es zwei verschiedene Mechanismen, über die können wir dann gleich noch reden, den Hobel und die Walze, aber prinzipiell wird da quasi entlang der Vorderkante des Strebs oder der Strecke, müsste man eigentlich sagen, abgebaut. Ein Beispiel: Beide Strecken werden 1800 Meter vorangetrieben, eine Verbindungsstrecke dazwischen, der Streb wird eingerichtet. Und dann je nach Gewinnungsmaschine und Flötzmächtigkeiten wird dann zwischen den beiden Strecken die Kohle weggenommen. Der ganze Streb bewegt sich dann dementsprechend wieder Richtung zurück. Und dieser Abbaufortschritt, wir nennen das also Abbaufortschritt, kann dann zwischen 2 und 16 bis 20 Meter betragen, die der Streb jeden Tag dann komplett bewegt wird. Und was ich auch sehr interessant fand, was ich nicht wusste, ist, dass zumindest heutzutage das alles einfach zusammenfällt, wo man abgebaut hat. Also da wird nichts verfüllt oder gestützt oder sonst was. Das heißt, man hat da hinterher dann einfach das eingestürzte Gebirge. Wir machen Bruchbau. Das heißt, hinterm Schildausbau ist bricht das Hangende ein, und bricht praktisch so zusammen, dass es sich wieder verfüllt, ja. Das heißt also, es da, wo dann konkret abgebaut wird, gibt es durch Hydraulikzylinder abgestützt, wie nennt man die Teile? Schilde. Ausbauschilde. Ausbauschilde, genau, die dafür sorgen, dass zumindest da, wo der wo die Abbau, die Gewinnungsmaschine ist und wo die Leute rumspringen, dass da das eben nicht einstürzt. Ja, sicher. Das sind ziemlich mächtige Hydraulikzylinder, die wir da gesehen haben. Richtig. Die Stahlwerke freuen sich. Ja. Die Gewinnung an sich, ich habe gerade schon Walze und Hobel erwähnt. Wollen Sie das noch ein bisschen beschreiben? Ja, es gibt zwei. Einmal die schälende Gewinnung, das ist der Hobel, wird eingesetzt hauptsächlich in Flötzbereichen mit 70 cm bis 1,50 m. Ist letztendlich ein Eisenklotz, was natürlich mit Sensoren und mit Meißeln und besetzt ist, klar, was mittels einfacher Kraft an die Kohle rangedrückt wird und dann von einer Strecke zur anderen Strecke einfach rangezogen wird und im Durchschnitt so 8 cm Kohle abschält. Deswegen schälende Gewinnung. Das geht dann recht schnell, der fährt hoch, 8 cm wieder runter zur anderen Strecke, 8 cm wieder hoch, 8 cm und so weiter. So kommt dann ein Abbauvorschritt von bis zu 20 Meter, 18 bis 20 Meter wäre möglich oder ist machbar hier. Die zweite Möglichkeit ist die Walze. Die Walze ist hat zwei Schneidräder, bewegt sich auch langsamer, auch von einer Strecke zur anderen und schneidet aber auf einem Schlag 80 cm tief die gesamte Flötzmächtigkeit raus. Walzenlader sind hauptsächlich eingesetzt ab 1,40 Meter und nach oben hin Mächtigkeit. Man kennt wahrscheinlich von früher diese Bilder, wo da in irgendwie 40, 50 Zentimeter hohen Flözen die Männer mit dem Pickel und der Schaufel da rumgekrochen sind. Das gibt es heute so nicht mehr, oder? Wir sind voll mechanisiert. Aufgrund der Vollmechanisierung und was wir einbauen, dafür brauchen wir Platz. Und dafür brauchen wir eine Mindestflötzöffnung. Das heißt, was brauchen wir, um Strebe einzubauen? Und dann, ich sag mal, 80 cm ist schon das Mindeste, was wir brauchen. Drunter war früher mal möglich. Früher wurde Abbau mit Abbauhammer betrieben, mit Mannkraft, ein Gummiband noch da drin und dann die Leute rein. Ich kenne selber auch noch einen Betriebspunkt, aber das war schon in der Anfang der 70er Jahre, dass so halt die Leute, so wie sie reingegangen sind, auch wieder rausgekommen, weil das Wenden da drin nicht möglich war. Aber ist heute so nicht mehr, nein. Aufgrund der hohen Produktionszahlen sind wir gezwungen, hohe Betriebspunktförderung zu haben. Und das ist technisch heute nur noch so erreichbar. Alles andere ist nicht, ja, zwar noch machbar, aber nicht mehr wirtschaftlich. Genau, also weil eben so deutlich weniger Personal benötigt wird. Ne? Das ist der Punkt einfach. Ja. Sprengung, Bohren, spielt das auch eine Rolle? In Störungsbereichen im Streb kann schon mal gebohrt und gesprengt werden, aber hauptsächlich irgendwie müssen wir die zwei parallelen Strecken auffahren. Und auch da gibt es zwei hauptsächlich Verfahren, das ist einmal Bohren und Sprengen, nach klassischer Art wie im Tunnelbergbau auch. Und das zweite ist Teilschnittmaschinen, das heißt ähnlich wie ein Walzenschremmlader, es gibt eine rotierende Walze, die im Prinzip das Gebirge rausschneidet. Ist natürlich gebirgsschonender, beides hat Vor-, beides hat Nachteile. Und immer nach Einsatzfall wird entschieden und Verfügbarkeit wird entschieden, welches eingesetzt wird. Und auch wie im Tunnelbau ist es eben so, dass die Strecken dann verkleidet oder armiert werden, um die Stabilität zu gewährleisten. Ja, aufgrund der Teufel, die wir haben und der Sicherheit, wir wollen ja unsere Bergleute, oder wir hoffen, dass alle, wir hoffen nicht nur, wir wollen, dass die alle gesund auch wieder nach Hause kommen, müssen wir das, was wir da freigelegt haben, auch ausbauen. Im Streb haben wir dafür den Schildausbau und in der Streckenauffahrung beziehungsweise der Rest wird mittels Ausbau, also mittels Eisenausbau, Eisenringe beziehungsweise Eisensegmente wird es ausgebaut, dazwischen wird betoniert und je tiefer man kommt, umso schwieriger wird das Gebirge. Und wir nennen es dann Kombi A, Kombi B, also das heißt, dann wird geankert, die Strecke wird geankert, zusätzlich nochmal die Ausbaubögen gestellt und dazwischen nochmal voll hinterfüllt, sodass wir unsere Strecke möglichst lange halten können. wenn wir die Kohle abgebaut haben, dann musst du ja erstmal aus dem Streb raus. Dafür gibt es diesen Panzer, den irgendwie ein seltsamer Begriff irgendwie. Strebpanzer ist im Prinzip eine Eisenrinne, wo zwei Ketten laufen. Zwischen den zwei Ketten sind Mitnehmer und alles, was dazwischen fällt, wird von den Mitnehmern mitgezogen bis zum Ausgang Streb. Dann gibt es Kreuzrahmen, das heißt, die Kohlestrom wird genau um 90 Grad gedreht. Im Prinzip von der Achse Streb auf Achse Strecke, dann meistens ein kurzer Streckenpanzer und dann geht es auf Gummibänder, Gurtbandbänder mit verschiedenen Achsabständen, bis zu 2-3 Kilometer ein Band und bis zu 200-300 Meter Höhenunterschied, Hubehöhe, können wir dort unser Fördergut bewegen, bis es dann auch wieder auf das nächste Gurtband kommt. Das heißt, die Förderung der Kohle und des Bergs, also des Abbruchs, basiert komplett auf Bändern. Ja. Früher gab es da mal Züge, oder? Also es gibt immer noch Züge unter Tage, aber eben nicht für das Material. Es hat sich als produktiv, also wirtschaftlich bestens rausgestellt, leistungsfähig, auch von der Masse her, über Gurtbänder zu fördern, über Bunkeranlagen und im Schacht eine Skipanlage. Was heißt Skipanlage? Skipanlage für Seilfahrt und Material haben wir Körbe drin. Da sind verschiedene Etagen drauf, wo auf jede Etage halt Leute oder ja nur Leute oder wenn Material dabei ist, nur Material transportiert werden kann. Anders sieht das aus mit der Produktenförderung, also unserer Kohleförderung. Das ist eine Art Gefäß. Sieht zwar auch aus wie ein Korb, aber ist ein Gefäß. Kann 16 Tonnen, wird da reingefüllt. Und wird unten eingefüllt, hoch transportiert und oben ausgekippt. So hat man auf einen Schlag 16 Tonnen Kohle oben. Der Korb, mit dem wir jetzt runtergefahren sind, der war relativ lang, also weiß ich nicht, 2-3 Meter und ein Meter, knapper Meter breit. Da muss es aber noch irgendwie größere Körbe geben, um irgendwelche halbe Maschinen da runter zu transportieren, oder? Alles das, was wir unter Tage an Equipment haben, musste von über Tage runtergeschafft werden. Auch noch so groß, noch die riesen Lokomotiven, Schildausbau, alles. Wir versuchen natürlich, die Schächte so zu ertüchtigen, dass die mit möglichst geringem Aufwand, was wir haben müssen, wenn wir was demontieren müssen, was einfach zu groß ist, wie wir runterkriegen. Und es gibt jetzt halt Großkörbe in verschiedenen Schächten drin. Auch wir haben hier auf unserer Schachtanlage einen Schacht, wo ein Großkorb, da ist er praktisch 2 Meter breit, 2,50 Meter hoch und 4,50 Meter lang, wo im Prinzip dann dementsprechend ein Materialteil an einem Block darauf transportiert werden. Aufgrund der Schachtscheibe ist natürlich so, dass da nur ein Korb da ist und der Gegenkorb ist dann ein Kontergewicht, also nur ein Gewicht als solches und kann nicht begangen werden. Hm. Was haben wir denn unter Tage sonst noch an Förder? Wir haben gerade über die Loks schon geredet, also da hat es ein kleines Eisenbahnsystem, oder vielleicht eher sagen Straßenbahn von der Größe her. Wir haben Lokverkehr, ja, und zwar von den Schächten müssen wir das Material ja in irgendeiner Form, alles das, was wir brauchen, zu den Betriebspunkten hin fördern. Und wir versuchen dazu möglichst sölig, also waagrecht, das bergmännisch heißt als sölig, haben wir Strecken, das sind die Richtschläge und Querschläge, die zu den Örtern hinführen und dort haben wir Gleisverkehr, weil ist auch kein Problem, ist ja alles waagrecht. Gleisverkehr mit Züge für die Personenförderung, wir nennen das hier auf dem Bergwerk West Lokotrans, ist ein Pendelzug, eigentlich mit vorne Lok, hinten Lok, Batterie betrieben. Und im Stundentakt fahren diese Lokomotiven ins Feld rein und auch wieder zurück mit den Mannschaften. Wir haben natürlich auch andere Lokomotiven rein für die Materialförderung. Dieses wird dann auch bis zu den Materialbahnhöfen noch hingefahren. Ab den Materialbahnhöfen sieht es dann so aus, dass die Strecken dann in Flötz gehen. Die Flötz sind nicht ganz sölig, das geht hoch, runter, man hat Querneigung. Dort machen wir den Transport mit Dieselkatzen. Dieselkatze? Fragezeichen. Dieselkatze, Fragezeichen. Dieselkatze ist, es hängt in den Strecken eine Schiene. An diese Dieselkatze hängt an den Schienen, hat einen 90 PS Motor dran und die Dieselkatze fährt mittels Reibräder kraftschlüssig auf dem Mittelsteg der Schiene und bewegt sich und kann so praktisch anhand der Schiene verfahren werden. Damit sind wir unabhängig, ob es leicht hoch geht oder ja, wir können scharfe Kurven machen, was alles sonst mit schienengebundenen, also flurschienengebundenen Schienenverkehr nicht möglich wäre. Und wie muss ich das vorstellen? Kann man auch reinsitzen oder läuft man da nebenher mit so einer Kabelfernsteuerung? Wie groß sind die Dinger? Nein, vorne, hinten ist jeweils eine Kabine. Wir haben einen Dieselkatzenfahrer, der fährt praktisch vorne weg in der ersten Kabine, hat dahinter seine Gehänge. Gehänge sind im Prinzip hydraulische Heber, die Einheiten praktisch hochheben können, dann gibt es einen Verschlussmechanismus, dann können die hochgehoben werden von den flurbetriebenen Einheiten, werden dann praktisch bis vor Ort gefahren am Streb, werden dort runtergelassen, das Altmaterial wird da hochgefahren, zum Bahnhof zurück, auf Gleise aufgeschient und wird von da aus dann mittels Lokomotive wieder zum Schacht zurückgebracht. Wir haben auch ganz verschiedene Methoden gesehen, wie die Bergleute sich fortbewegen können. Zum einen können sie natürlich laufen, sie können auf so Schienen, Fahrrädern, Fahrrad fahren, sie können mit dem Zug fahren oder auch ein Förderband benutzen. Richtig. Grundsätzlich, wir fahren nur, selbst wenn wir zu Fuß gehen, das heißt das bei uns Fahrung. Der Weg heißt Fahrweg, auch über Tage Fahrweg. Ja, wir haben natürlich verschiedene Möglichkeiten. Für die Bergleute zählt die Schichtzeit ab, wenn sie über Tage am Schacht stehen. Und wir versuchen natürlich möglichst, dass die Mitarbeiter schnell zum Betriebspunkt kommen und auch ausgeruht zum Betriebspunkt kommen. Wenn natürlich erst einer da 5 Kilometer laufen muss, ist er dann erst schon erschöpft und das wollen wir ja nicht. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir können auf Gurtbänder fahren. Ganz genau, die müssen zugelassen sein. Das heißt, alle Sicherheitseinrichtungen müssen installiert sein. Die Mitarbeiter müssen abgenommen werden dazu. Und dazu sind sie dann befähigt, auf Gummibändern, wir nennen das Gurtbänder, Gummibänder zu fahren. Es gibt dann auch Doppelstockanlagen. Das heißt, das Gummiband oben Richtung Schacht läuft auch die Kohle drauf. Da können die Leute dann auch wieder zurückfahren. Und deswegen Doppelstock und unten auf den Gummiband, was dann praktisch dann dementsprechend gleichzeitig ja Richtung vor Ort geht, da können auch Leute drauf sitzen und auffahren. So richtige Bagger, die da unten rumfahren, wie man das, glaube ich, aus dem Salzbergbau teilweise kennt, gibt es nicht, oder? Gab's mal, aber im Zuge, wir machen Langfront-Strebbau, ist das verkehrte Betriebsmittel. Wir hatten schon mal radbetriebene Fahrzeuge für Personenfahrung. Hat sich aber ja in unseren Verhältnissen, muss man dann sagen, in der Teufel nicht ganz so bewährt, wie wir uns das vorgestellt haben. Okay. Wie ist denn die Arbeitsteilung über unter Tage? Also wir waren jetzt gerade noch in so einer Warte, wo ein wahrscheinlich auch, nennt man auch Kumpel, obwohl er eigentlich nicht unter Berg, unter Tage ist, wo der quasi die ganzen Maschinen ferngesteuert hat und unter Tage, ja, die Kumpel machen eigentlich in Anführungszeichen nur noch Wartung und Beobachtung, oder? Wie ist da die Arbeitsteilung? Also der Kumpel, der über Tage sitzt, ist auch ein Übertagemitarbeiter, sind in der Regel aber ehemalige Mitarbeiter von Untertage. Alle größeren technischen Equipment, was wir unter Tage benutzen, obliegt einer Fernbedienung bzw. Technischen Fernüberwachung. Unter anderem die Strebe, die wir haben, werden von über Tage aus gefahren. Wir waren also da in der Warte drin. Alle Betriebsmittel werden von da aus überwacht. Wir können alles sehen, um Stromaufnahme, die Geschwindigkeit, wie weit, wo der Hobel steht, wo die Walze steht, wie weit der Schildausbau ausgedrückt ist, wo er steht, können wir alles von über Tage aus steuern und regeln. Unter Tage haben wir auch PCs, natürlich schlagwettergeschützt, und da können auch da die Elektriker und Schlosser die Betriebszustände sehen, können so schon im Vorfeld, wenn sie sehen, oh, da ist irgendwas, können sie schon im Vorfeld schon dann zu diesem Motor oder Getriebe hingehen. Was sind denn dann so die Aufgaben der Kumpel unter Tage? Also warten die nur noch die Geräte und der eigentliche Abbau geht ferngesteuert? Oder was gibt es da für Rollen, was gibt es da für Aufgaben? Gut, einmal haben wir natürlich die Instandhaltung. Das heißt, wir haben ja sehr, sehr viele Maschinen unter Tage, die müssen alle gewartet werden. Müssen gucken, dass sie auch in Ordnung, dass sie richtig laufen. Wir haben natürlich trotz allem, dass alles ferngesteuert wird, nichts geht unter wenn man es selber sieht. Das heißt, wir, der zum Beispiel einer Walze, haben wir einen Walzenfahrer mit Fernbedienung, die geht mit der Walze mit und guckt letztendlich, wie, wo steht die Walze, weil es immer wieder von der Geologie Überraschungen gibt und da müssen wir dann sofort einschreiten und sofort handeln. Und das, deswegen sind ein paar Leute drin. Im Streb selber sind dann Schlosser, Hydraulikschlosser, die gesamte Hydraulik dann überwachen. Ja, viele Leute sind, weil durch das gesamte Equipment sind gebunden, Materialtransport, also in den gesamten Bereich Logistik, alles, was von Übertage angeliefert wird bis Untertage und letztendlich das ganze Altmaterial auch wieder raus. Da sind auch sehr viele Leute gebunden. Kann man das so sagen, dass der sozusagen körperliche, der arbeitsintensive Aufwand für die Kumpel vor allem im Einbau von solchen Streben besteht? Und wenn der dann mal installiert ist und da gemütlich hin und her fährt, ferngesteuert, ist gar nicht mehr so dramatisch vom Stress oder vom Arbeitsfaktor her? Ja, das Bild des Bergmanns hat sich jetzt im Laufe der Zeit auch geändert, wo früher Muskelkraft gefragt. Heute haben wir eine andere Belastung aufgrund der gesamten Materialien, der Förderung, der hohen Betriebspunktförderung, sind wir alle haben wir alle hohe physische und psychische Belastungen. Material muss hin, die Bauer müssen gerückt werden. Das ist auch schwierig. Mhm. Wird immer noch im Akkord gearbeitet, sprich, ist der Lohn abhängig von der Menge, die man da rausholt, oder ist das heutzutage, wie soll ich sagen, weniger aggressiv entlohnt? Nein, ein Akkord gibt es nicht. Wir nennen das bei uns Gedinge. Die Mitarbeiter werden in der Regel entlohnt mit nach Lohngruppe, das heißt nach Tätigkeit, wo sie eingruppiert worden sind, als Grundgehalt, also Grundlohn. Und darauf kommt das Gedinge. Das heißt, die Mannschaft schließt das ab mit einem Gedinge mit der Werksleitung. Ja, und dann wird abgerechnet. Wenn es dann heißt, 6 Meter Vortrieb, dann gibt es so viel Geld, 8 Meter Vortrieb, gibt es halt etwas mehr Geld für die Mitarbeiter. Und nur damit ich mir das vorstellen kann, sind vom Gesamtgehalt 10% Gedinge abhängig oder 50%? Also ist das ein großer Variabelanteil oder ein eher geringer? Ein geringer. Okay. Wir haben es schon an ein paar Stellen gehört, zum einen den Begriff Schlagwetter. Dann haben Sie gesagt, es gibt da unten eben batteriebetriebene Züge. Ich nehme an, dass es daran liegt, dass man eben mit elektrischen Funken oder mit Dieselmotoren so seine Probleme hätte. Vielleicht können Sie einfach mal so ein bisschen erzählen, was es alles für Sicherheitseinrichtungen gibt. Ja, da muss ich ein bisschen ausschweifen. Im Zuge der Inkohlung, das heißt aus Wald wurde letztendlich Kohle. Im Zuge dieser Inkohlung ist auch innerhalb der Kohle CH4 entstanden. Dieses CH4 ist in dem Bereich von 4,5-15% hochexplosibel. Wenn wir jetzt die Kohle freisetzen, wir fördern die Kohle, wird auch automatisch Gas freigesetzt. Wir haben im deutschen Steinkohlenbergbau eine Grenze, 1%, in bestimmten Ausnahmegenehmigungen auch 1,5, aber das war es dann auch, also 1%. Und alle elektrischen Anlagen müssen darüber überprüft werden. Das heißt, wir haben im gesamten allen Strecken überall Messgeräte und ist auf einmal im Wetterstrom, also in der Luft, mehr wie 1% CH4, werden alle elektrischen Geräte abgeschaltet. Das hat den Charme, dass wir nie an den 4,5% halt drankommen. Wir haben noch eine zweite Messkette, die wir überall überwachen. Da wir ein Tunnelsystem haben, hier ungefähr noch 90 Kilometer Strecken unter Tage, falls es irgendwo mal brennen sollte, kann das nicht die Brandgase nicht so einfach in der Luft entweichen und sich verdünnen, sondern folgt dann den Wetterstrom. Und bei einer Verbrennung entsteht leider nicht nur CO2, sondern auch CO, was schon bei geringen Mengen hochgiftig ist für den Menschen. Und letztendlich haben wir auch eine CO-Überwachung überall. Diese CO-Überwachung, es gibt dort einen Grenzwert, der nicht überschritten werden darf. Und ich hatte vorhin schon gesagt, es gibt Dieselkatzen als Materialtransport. Die haben einen Verbrennungsmotor, also einen Dieselmotor. Die Abgase werden gekühlt über Wasserbäder, dass auch da kein Funke rausschlägt. Und die Messgenauigkeit ist so genau, dass wir genau sehen über Tage, wo die Dieselkatze fährt, weil von den Abgasen des Dieselmotors sehen wir das schon über Tage. und müssen dann dementsprechend reagieren, falls es keine Dieselkatze war. Wir sehen das zwar an der Amplitude, wie der Gasanstieg ist, CO. Man kann dann schon sehen, oh, ist ein verdeckter Grubenbrand, also da ist irgendwas verdeckt oder ist ein offener Brand, man kann es sehen. Aber da wir 90 Kilometer Strecke haben und viele, viele Kilometer Strecken zum Teil gar keine Leute sich befinden, und ein, wenn es mal ein offener Brand geben sollte, ein relativ großer GAU auch auf dem Bergwerk ist, also müssen wir sofort Leute hinschicken, damit wir dieses gewährleisten können, haben wir also überall Messgeräte und reagieren da sehr, sehr genau. Und nochmal zurück zur Elektrik, also es ist nicht nur so, dass eben über diese CH4-Überwachung bei 1% dann alle Geräte abgeschaltet wird, sondern diese Geräte sind zusätzlich auch noch speziell eben für das Bergwerk gekapselt oder speziell zugelassen. Ja, ohne das, ohne eine gewisse Zulassung, Eckschutz, dürfen wir gar nicht die Geräte mit unter Tage nehmen. Wenn elektrische Geräte geschaltet werden, entsteht ein Schaltfunke. Dieser Schaltfunke darf in keinster Weise an der Umgebungsluft weitergegeben werden, weil wenn dort CH4 ist, kann auch dieses zünden. Dementsprechend sind alle Geräte gekapselt. Das sieht dann selbst für eine Verbindung oder einen Ausschalter sind schon Riesengeräte, die letztendlich aber so arbeiten, wir müssen ja mal daran, dann werden die Geräte geöffnet, die Umgebungsluft fließt ja dann rein. Sollte dort CH4 drin sein, wir schließen, dann machen zu und schalten ein, könnte dieses Jahr das Gemisch, was da reingeströmt ist, zünden. Sind aber so gekapselt, falls dann doch mal das so sein sollte, dass da nichts passiert. Das Gerät wird natürlich zerstört, aber der Funke kommt nicht nach draußen. Mhm. Sie haben uns vorhin auch erzählt, dass die eigentliche große Gefahr nicht in einer CH4-Explosion liegt, sondern eigentlich darin begründet ist, oder dass eben die CH4-Explosion dann eine Kohlestaubexplosion erzeugen kann und das dann eigentlich sich potenziell noch deutlich weiter durch die Strecken fortschreitet. Ja. Wir haben fördern Kohle über lange, lange Kilometer. Mit der Kohle ist auch Kohlestaub. Das setzt sich ab. Wir haben Bindemittel, wir pasten und so weiter. Machen wir schon alles, dass da nichts passieren kann. Letztendlich aber aufgewirbelte Kohlenklein kann explodieren. Ist ähnlich wie Mehl. Es gibt eine Mehlstaubexplosion, so kann auch eine Kohlenstaubexplosion herkommen. Die sollte eine CH4-Explosion doch wieder erwarten, mal kommen. Haben wir Wasserdrucksperren. Das heißt, eine CH4-Explosion explodiert, es entsteht eine Druckwelle und dahinter kommt die Feuerwelle. Diese Druckwelle trifft dann die Wasserdrüge, wird zerstört, das Wasser, was da drin ist, wird in den gesamten Streckenquerschnitt zerstäubt und löscht die Flamme, die aus von der CH4-Explosion herkommt, so dass das Kohlenklein, was so am Liegende und über mal ist, nicht aufgewirbelt werden kann und dann das doch zünden könnte. Man sieht es ja ganz einfach, wenn man die Zeitung aufschlägt und Grubenunglücke in China oder in Sibirien. Die größeren Unglücke sind grundsätzlich alles Kohlenstaubexplosionen. Hier im deutschen Steinkohlenbergbau bei unserem hohen Sicherheitsstandard ist das schon seit Jahrzehnten nicht mehr vorgekommen. Mhm. Gibt es so eine Art Feuerwehr unter Tage? Ja, wir nennen das Grubenwehr. Circa 100, nicht mehr ganz 100 Kameraden hier vom Bergwerk West sind ausgebildete Grubenwehrleute. Das heißt, sollte irgendwas unter Tage brennen, werden wir sofort alarmiert, fahren an, ziehen Flammschutzkleidung an, haben unabhängige Luftgeräte bei uns und und versuchen das Ganze dann zu löschen. Mhm. Wir sind hier ja gerade in Ihrem Büro, dem Besprechungsraum, da hängt so ein Schild neben an 52 Tage unfallfrei. Kann man da irgendwie so Statistiken führen? Also kann man irgendwie den Bergbau, der ja ganz offensichtlich Gefahren birgt, ins Verhältnis setzen zu anderen Tätigkeiten? Ist es wirklich viel gefährlicher als Busfahrer oder Autofahren? Man kann es vergleichen. Es gibt in Deutschland eine UKZ-Kennzahl, eine Unfallkennzahl, die 10 hoch 6 Arbeitsstunden. Und also je 1 Million Arbeitsstunden. Ja. Und wir liegen ungefähr bei Faktor 6,2 zurzeit bei unserem Bergwerk. Wir wollten eigentlich 5, noch was erreichen, sind also da am Arbeiten. Wir kommen aber von einer UKZ-Zahl von vor 3-4 Jahren, da waren wir bei 18, haben also da uns stetig verbessert. Wir haben verschiedene Projekte auch gestartet, um die Unfallkennziffer, um die Unfälle generell zu minimieren. Haben auch gesagt, dass Sicherheit gleich Produktion ist. Und ohne Sicherheit gibt es keine Produktion von Kohle. Das heißt, weiß nicht, können Sie es vergleichen mit normalen Jobs sozusagen? Ist es wirklich noch gefährlicher? Also wir sind besser, wir haben weniger Unfälle als der normale Mittelstand hier, der irgendwas technisch herstellt. Okay. Und das bei den Schwierigkeiten unter Tage. Ja, das ist bemerkenswert, ja. Wir haben ja vorhin über die Eisenbahn geredet, da würde mich noch schon eine Zahl interessieren, wie viele Kilometer Strecke gibt es da ungefähr? Also Strecke jetzt nicht im Sinne von Strecke, sondern im Sinne von Eisenbahngleislänge ungefähr. Also wie groß muss man sich das vorstellen? Also wir haben ungefähr noch 90 Kilometer Strecken und ich, ja, jetzt muss ich aber wirklich raten, ich schätze mal so 15 bis 20 Kilometer sind ausgebaut mit Flurfördermittel, also ganz normale Lokomotiven, wie man sie so kennt. Und der Rest ist größtenteils dann natürlich aufgebaut mit Dieselkatze. Als wir im Gotthardtunnel waren damals, da standen alle paar Meter Ventilatoren, die da unten die Frischluft, das Wetter, bei den Tunnelbauern weiß nicht, ob es da Wetter heißt, in der Gegend rum transportiert hat. Haben wir hier jetzt nicht gesehen. Geht es hier alles quasi durch natürlichen Strom, weil man zwei Schächte hat, in den einen wird es runtergepumpt, aus dem anderen raus? Braucht man da unten dann keine Verteilgebläse mehr? Nein, um Gottes Willen, das geht aus heutiger Sicht technisch so nicht mehr. Es gibt zwar eine natürliche Bewettung, die würde aber unseren Anforderungen nicht mehr genügen. Und wir könnten keine fördern, also keine Kohle mehr fördern. Nein, wir haben über Tage Lüftanlage, die das die Luft absaugen. Wir haben also jetzt hier bei unserem Bergwerk zwei Schächte, wo dies über Tage steht. Dort saugen wir die Luft ab, die verbrauchte Luft. Und in den drei Einziehschächten geht die Luft dann rein, sodass wir da einen stetigen Wetterstrom unter Tage haben. Wir führen den natürlich so, dass dann wir genügend Wetter für die Abbaubetriebe haben und die haben Wetterabteilungen, die dann letztendlich so, dass die verbrauchten Wetter dann gezielt dem Abwetterschacht dann zugeführt werden. Also da gibt es dann schon irgendwelche Ventilatoren noch, die das da... unter Tage gibt es dann nur Klimaanlagen, Ventilatoren in der Regel so nicht mehr. Wir haben eine Hauptlüfter über Tage. Und unter Tage haben wir aufgrund der Gebirgstemperatur und der Teufe, die wir sind, haben wir Klimaanlagen, das heißt kleine Klimageräte, da ist ein kleiner Lüfter dabei und wird dort kommt kältere Luft raus, sodass die unsere Mitarbeiter dort angenehme Temperaturen vorherrschen, wo, dort wo sie arbeiten. In welchen Temperaturbereichen arbeiten die denn dann so? 25 bis 27 Grad. Okay. Wir versuchen natürlich möglichst wenig, ne? Wir haben vorhin schon mal kurz erwähnt, dass das abgebaute Material, Förderkorb hoch, oben ankommt und getrennt wird. Wie funktioniert diese Trennung? Wird es einfach gesiebt? Oder? Ja, die gesamte Förderung, Hochkohlenförderung, kommt noch über Tage mittels Skip. Oben ist die Aufbereitung, es wird erstmal grob sortiert. Wo schon die großen Gesteinsbrocken werden automatisch raussortiert. Alles das, was unter Tage in irgendeiner Form im Förderstrom mit reingefallen ist an Eisen, sonst wird dort auch aussortiert, sodass dann übrig bleibt Kohle und Kohle mit Berge. Berge sind halt die Steine, werden zerkleinert dann das Ganze, sodass dann nur noch Kohle da rauskommt und wird dann mittels Zuschlägen und so weiter gemischt, so wie der Kunde es haben möchte. Also der Kunde kann quasi sagen, wie viel Prozent von welcher Kohleart er haben möchte. Ja, kann er machen. Okay. Und der Kunde ist wer? Also wer ist Ihr direkter Kunde? Also ich meine, ist das Großindustrie, sind das Endverbraucher, sind das... Wir fördern Ess- und Fettkohle. Das heißt, die Fettkohle ist hauptsächlich für Kokereien. Wir liefern an die Kokerei Prosper Kohle. Zum Teil auch an Thyssen-Kokerei hier. Haben auch schon wieder Kohle verkauft. Also, und der größte Teil letztendlich aber an Kraftwerke. Querbeet, Deutschland. Das heißt, es ist, okay, dann durchaus so, dass die Kohle von hier dann auch, weiß ich nicht, nach Heilbronn ins Kohlekraftwerk gefahren wird. Und das geht alles per Zug, LKW, Schiff? Nur per Zug. Okay. Wir selber haben keine Hausbahnkohle hier oder fördern keinen Anthrazit. Anthrazit war, ist die klassische Hausbahnkohle, fördern wir hier nicht. Und so haben wir hier auch keine Verlademöglichkeit auf LKW oder sonst was, sondern es geht alles rein in, über die Deutsche Bundesbahn und Züge zu dem Endverbraucher. Okay. Jetzt haben wir ja schon ganz am Anfang gesagt, dass sich die Kohleförderung in Deutschland so dem Ende zubewegt oder dem Ende zuneigt. Wird da noch weiterentwickelt? Gibt es da noch Forschung, Entwicklung, um den ganzen Abbauprozess effizienter zu gestalten? Oder sagt man da, ja gut, wir machen eh nicht mehr lang und die deutsche Bergbau gehört jetzt den Amerikanern, Caterpillar, vergiss es. Also passiert da noch was? Da passiert jeden Tag was. Wir haben einen Partner bzw. ausgesourced, die Mining Solution. Diese RAG Mining Solution verkauft unser Equipment, aber nicht nur, sondern im stetigen Maße verkauft auch in und Ausland unser Know-how, weil das ist unser Kapital, langjährige Erfahrung, Steinkohlenbergbau, und das wird gebraucht in China, in Russland und auch in Polen und anderswo. Und wenn man jetzt vergleicht, heutzutage mit vor 10 Jahren, kann man da einen Unterschied feststellen? Hat es da Änderungen gegeben, die man so jetzt sehen würde? Hätte es anders ausgesehen vor 10 Jahren, oder sind das Detailänderungen in, was weiß ich, in der Software, die Walze steuert? Also alles, was Elektronik und Steuerung zu tun hat, ist alles modernisiert worden. Letztendlich auch die Förderung. Ich sage jetzt mal, früher, das ist aber stetig und das ist dauerhaft. Hatten wir 1950 noch eine Betriebsfördermenge von 200, 300 Tonnen, so haben wir heute unser gesamtes Equipment ausgelegt auf 4.000 bis 5.000 Tonnen pro Streb. Und das wäre ohne die Technik, die wir entwickelt haben und die wir stetig weiterentwickeln, nicht möglich, sonst die Förderung auszuholen. Ja. Eine Sache, die wir noch gar nicht angesprochen haben, die aber noch ganz spannend finde, ist, wie kommt eigentlich der ganze Betto und andere Baustoff darunter, der gebraucht wird, um zum Beispiel die Strecken auszukleiden? Geht es auch alles mit Förderkorb runter und dann Zug, Katze, Schaufel? Nein, alles pneumatisch. Wir haben Übertage Bunker. Der Beton wird angeliefert in Silos. Wenn der Verbraucher unten Beton braucht, fordert er den an. Über Rohrleitungen geht er den Schacht runter, über Zwischenbunker, die immer wieder das dann weiter transportieren, bis zum Endkunde. Das kann ein paar Kilometer sein. Und vor Ort kommt Wasser dazu und dann haben wir den Beton. Es wäre heutzutage von der Logistik her schon nicht mehr möglich, den Betonbedarf, den wir da haben, alles mittels Sackware oder Behälter runterzufahren. Das sind eindeutig zu viel Material. Wenn man so ein Bergwerk jetzt stilllegt, hört man da einfach auf, geht nach Hause, oder muss man da Aufwand betreiben, um das sicher stillzulegen? Wir haben noch nicht geredet über Bergschäden, also dass irgendwie sich Gelände absenkt, wenn man unten drunter Kohle abbaut. Ich kann mir vorstellen, dass man da irgendwas tun muss, dass das dann sich stabilisiert. Also einfach ein Bergwerk zumachen geht nicht. Es gibt einen Rahmenplan dafür, wie das Bergwerk stillzulegen ist. Wir haben eine Bezirksregierung, die gewisse Auflagen hat. Wir müssen also alles das, was an Umweltschutzmaßnahmen und alles muss rausgeholt werden. Alles, was an kontaminiertes Material muss rausgenommen werden. Muss also alles raus. Und dann werden die Schächte verfüllt und die werden auch dauerhaft standsicher verfüllt. Auch das wird dauerhaft überwacht, sodass wir, der Bergbau, nachher da das aus der bergbehördlichen Aufsicht rausgenommen werden kann. Ein Bergwerk stillzulegen ist ein Aufwand von ungefähr 3/4 Jahr, braucht man mindestens nach Einstellung der Förderung, um dann alles planmäßig zurückzufahren und rauszuholen. Das heißt, der komplette Schacht, wo jetzt die Aufzüge fahren, wird komplett vollgemacht? In der Regel komplett vollgemacht, es gibt noch eine Teilverfüllung, aber er wird komplett mit Beton zugekippt, ja. Wow. Ich hätte mir jetzt vorgestellt, dass man irgendwie so nach dem Motto, falls wir doch mal wieder Kohle brauchen, versetzen wir das in den Zustand, der es uns erlaubt, das Ganze irgendwann wieder zu aktivieren. Schwierig. Nein, ist auch so nicht möglich. Früher hat man die Schächte mittels Berge verfüllt. Hat den nicht so charmanten Effekt, dass unter Tage immer ja die Strecke noch aufbleiben. Und dort hat man Wasser und es gibt immer noch Wasserbewegungen. Und im Laufe der Jahrzehnte hat sich dann durch die Wasserbewegung die Füllsäule am Schacht, ist halt weggeschwemmt worden. Dadurch entstand unten ein Loch und irgendwann mal konnte es sein, und es ist auch so passiert, dass dann die gesamte Füllsäule nachgerutscht ist. Um dieses auszuschließen, gibt es schon seit Jahrzehnten das Verfahren, diesen Schacht dauerhaft standsicher zu verfüllen. Wir müssen den auch so, damit der überhaupt aus der Bergaufsicht rausgelassen werden kann. Ja? Gibt es keine alternativen Nutzungspläne für so ein Bergwerk? Zurzeit sind verschiedene Pläne in Arbeit für unser Bergwerk West. Aufgrund der Situation, dass wir Ende nächsten Jahres die Förderung aufhören, wird es wahrscheinlich zu spät kommen. Aber es gibt ja noch andere Bergwerke, die nach uns schließen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die jetzt auch erörtert werden, ob mittels letztendlich das Wasser ja unten wärmer als hier oben und dann mit Pumpen das wieder hoch oder als Speicher zu verwenden. Also das Ganze ist aber noch nicht mehr erprobt worden. Zurzeit werden Gutachten erstellt, die ersten Gutachten sind noch da und dann müssen wir mal gucken, ob dieses dann auch umgesetzt wird. Das wäre natürlich ein guter Beitrag, ich sag mal, für eine grüne RAG, dort umweltschonend Energie herzustellen. Muss schon ein blödes Gefühl sein, oder? Wenn wir jetzt, ich weiß nicht, Sie wahrscheinlich so 30 Jahre lang hier gearbeitet haben oder, weiß ich nicht, 25 und jetzt wird der ganze Laden dicht gemacht. Ja, nicht nur so, dass Sie dann hier nicht mehr arbeiten, sondern der ganze Laden wird dicht gemacht und Steinkohlebergbau wird eingestellt. Schon irgendwie blöd, oder? So, jetzt persönlich. Ja, stimmt. Man hat natürlich, ich für mich selber habe mein gesamtes Berufsleben im Bergbau verbracht. Bin auch stolz, Bergmann zu sein. Ja, aber wir sind ein verlässlicher Partner auch der Bundesregierung. Wir haben dem zugestimmt und wir werden Ende 2018 den Steinkohlenbergbau einstellen, den subventionierten Steinkohlenbergbau. Und wir arbeiten jetzt daran, das so auch sorgfältig zu machen. Ja, naja, gut, das kann man ja auch als Herausforderung sehen, das dann auch zu einem geordneten, kontrollierten Ende zu bringen. Ist ja eben wahrscheinlich auch nicht ganz einfach, wie Sie jetzt gerade Leute haben, die Bergwerke alle so stillzulegen, dass dann da nachher nichts mehr passiert und Essen nicht nochmal irgendwie ein paar Meter nach unten versetzt wird. Ja, letztendlich die Reduzierung der Steinkohlenfördermenge inklusive der Reduzierung der Mannschaften ist ja nicht erst in den letzten Jahren, schon dann seit 1900, ich sag mal, in den Ende der 60er Jahre, in den 60er Jahren, wo die erste Kohlenkrise war, war schon Ende der 50er Jahre. Und dann, damit war stetig ein Runterfahren und stetige Verbünde, das heißt, zwei Bergwerke sind zusammengelegt worden und wenn man das jetzt hier auf unser Bergwerk sieht, ca. 50% der Belegschaft kommen noch hier aus der Region und 50% sind schon verlegt worden von anderen bereits stillgelegten Bergwerken. Und also die Reduzierung ist schon seit Jahrzehnten dran und wir leben damit. Und für uns ist es auch gut, dass das Ganze auch mit der Politik zusammen, das Ganze sozialverträglich gestaltet wird. Und das ist auch schon eine Leistung von 600.000 oder 500.000 Mitarbeitern nach dem Krieg auf null runterzufahren und dementsprechend die Förderung auch. Mhm. Ja, gut, dann sind wir eigentlich auch am Ende mit dem, was wir geplant hatten. Und wir bedanken uns zum einen ganz herzlich für das Interview und zum anderen natürlich auch für die Besuchsgruppenfahrt, wie es so schön heißt. War spannend, kommt man nicht alle Tage hin als Süddeutscher. Ja, vielen Dank. Ja, bitteschön. So, das war's wieder mal. Wir bedanken uns bei der RAG und bei Ingo Junger für unsere Gelegenheit, uns das da anzugucken und für das Mitmachen beim Podcast. Wir bedanken uns bei euch natürlich fürs Zuhören, wie immer. Ich habe kürzlich auch mal auf meinen Flatter-Account geguckt und festgestellt, dass da doch inzwischen ein paar hundert Euro angekommen sind. Und ich möchte mich bei der Gelegenheit mal bei all denen bedanken, die da regelmäßig flattern. Ihr wisst, wer ihr seid, will ich da jetzt nicht alle namentlich erwähnen, aber es hat schon zu einem neuen Mikrofon geführt, was dazu führt, dass wir